give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Jazz ist eine Musikgattung, die im späten 17. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten entstanden ist. Sie hat sich aus einer Mischung von afrikanischen Traditionen, europäischen Harmonien und Improvisationen entwickelt. Jazz ist eine lebendige Kunstform, die sich kontinuierlich weiterentwickelt und sich in verschiedenen Stilen manifestiert. Man kann diese Musikform auch als die Musik der Freiheit bezeichnen, weil sie den Musikern die Möglichkeit bietet, ihre Kreativität und ihr Können auszudrücken. Ein entscheidender Faktor, der Jazz ausmacht, ist Improvisation. Jazzmusiker improvisieren oft auf der Bühne und während der Aufnahmen, indem sie melodische Phrasen über bestimmte Akkorde spielen und ihre Interpretation der Musik kreieren. Louis Armstrong war ein einflussreicher Jazzmusiker und Sänger des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde 1901 in New Orleans und begann als Kind Trompete zu spielen. Einer seiner wichtigsten Errungenschaften war unter anderem die Verbreitung des Catgesangs. Armstrong wurde für seine wegweisenden Improvisationen und seine einzigartige Stimme bekannt. Er trat sogar vor König George von England auf. 1964 wurde ihm die höchste zivile Auszeichnung der USA verliehen, das Presidential Medal of Freedom. Er starb im Jahr 1971 in New York, aber sein Erbe lebt dank seiner innovativen Musik fort und beeinflusst bis heute. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Ein bekanntes Lied von Louis Armstrong ist zum Beispiel What a Wonderful World. Der Song ist ein zeitloser Klassiker, der die Schönheit der Welt und des Lebens feiert. Die Intention des Liedes war es, eine Gegenströmung zum zunehmend schlechter werdenden politischen Klima in den USA zu bilden. Der Text beschreibt dezent alle Dinge, die das Leben lebenswert machen. Die einfache und sanfte Melodie des Songs wird von Louis' einzigartiger und unverkennbarer Stimme begleitet. Besonders beeindruckend an diesem Lied ist die Tatsache, dass es auch nach mehr als einem halben Jahrhundert immer noch aktuell ist. Die Weltpolitik mag sich verändert haben, aber die universellen Wahrheiten, die in diesem Song zum Ausdruck gebracht werden, bleiben unverändert. I see friends shaking hands.